Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hier sind wir wieder bei der Etage 13. Da ist der Basti. Hallo Steffen. Jetzt darfst du reden, ja. Ja, endlich. Ich habe ewig drauf gewartet. Hallo Steffen, wie geht's dir? Ja, mir geht's gut. Ich freue mich natürlich auch immer auf unsere kleine Gesprächstherapie hier. Die tut dann mal gut neben dem ganzen Stress im Alltag. Und so fühlt es sich an, man weiß nur meistens nicht, wer ist der Patient und wer ist der Doktor. Es gibt keinen Doktor. Wir beide sind Patienten, das ist das Schlimme. Ich bin praktisch so eine anonyme Gruppe, nee, wie nennt sich das? Selbsthilfe. Eine anonyme Gruppe, man kennt sie ja. Gehst du heute auch zur anonymen Gruppe? Nee, ich finde ja den Weg nie. Ist wir ja sind anonym. Eine Selbsthilfegruppe, genau. Genau. So. Ihr habt es gemerkt, wir sind auf der Etage 13 und wie immer eine ganz kurze Erklärung. Ihr befindet euch auf der Etage, bei der wir uns rund um alles besprechen, außer Comics. Es geht um Filme, Serien, sonstigen Scheiß, was uns gerade so einfällt. Und deswegen geht es in unserem ersten Thema auch direkt mal um Comics. Das ist korrekt. Wir müssen nämlich unsere eigene Regel brechen. Jetzt in der vierten Folge. So, genau, ich habe meine Regel gebrochen. Folge. Oh, solange deine Freundin nicht die Regel bricht, ist mir das doch egal. So. Das hat einen ganz speziellen Grund, Steffen. Und dieser Grund, den wirst du uns jetzt erzählen. Ich? Ja. Ich sehe hier immer nur drei Buchstaben. GCT. Richtig. Wofür steht denn GCT? Für den Gratis-Comic-Tag, nehme ich an. Genau. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, eigentlich haben wir ja unsere eigenen Podcasts, Films, Gedönse. Der Steffen ist bei den Comic-Cookies aktiv und ich bei der Komiker. Sag das doch nicht immer wieder. Das muss mir immer wieder ein bisschen reinschieben. Ja. Und wir haben uns aber hier gedacht, das ist der GCT, der Gratis-Comic-Tag, ist sowas wie ein kleiner Feiertag, nationaler Feiertag für alle Leute, die gerne Comics sammeln. Deswegen wollen wir euch nur ein bisschen pushen. Das kommt natürlich jetzt drauf an, Steffen, das hätten wir vielleicht vorerklären sollen, ob wir jetzt so tun bei der Aufnahme, ob wir nach dem Comic-Tag da sind, weil da ja unsere Aufnahme rauskommt, oder ob wir jetzt so tun, als wären wir davor. Was machen wir denn jetzt, Steffen? Na, also wir können es ja sagen, wir nehmen die Episode tatsächlich vor dem Gratis-Comic-Tag auf. Ja. Also heute ist der, wie vielte? Heute ist der Mai. Genau. Der Mai ist gekommen. Ich klicke mal auf heute, da müsste dann stehen, dass heute der 7. Mai ist. Richtig. Ja. Und deswegen findet der Comic-Tag, Gratis-Comic-Tag in 2 Tagen statt, von heute aus gesehen. Wenn ihr das dann aber hört am 13., liebe Hörer, dann wird der Comic-Tag Gratis-Comic-Tag gewesen sein. Bei meinem Diagramm, was ich jetzt zur Berechnung benutzt habe, kommt das raus. Kann man das sehen? Ich kann es sowieso nicht sehen. Ach so. Sieht aus wie ein Pimmel, aber ist eine Berechnung. Irgendwas mit einem Pimmel. So, und ist nur ein Pimmel. Und deswegen hatte ich mal die lustige Idee, wir könnten ja mal versuchen zu erzählen, wie es gewesen sein wird. Mhm. Was für eine Zeitform ist das? Ist das Konjunktiv 2 plus vom Perfekt 2? Das ist mir sowas von egal. Ich hab folgende Idee, ja? Ich mache jetzt folgendes, Steffen. Je nachdem, wie der Gratis-Comic-Tag sein wird, also nochmal der Gratis-Comic-Tag, an dem Tag werden 34 Gratis-Comics in den Comic-Fachbuchhandlungen und im Bahnhofsbuchhandlungen und sonstigen Fachbuchhandlungen rausgegeben, vor allem aber in den Comic-Shops, geht mal auf jeden Fall rein. Werde ich jetzt einfach mal reden und dabei werde ich immer Lücken lassen, weil dann können wir nachher nämlich reinschneiden, wie es wirklich war. Also, Ich folgendermaßen. Also Steffen, ich war ja zusammen mit... Nee, das ist doch blöd. Wie willst du denn das machen? Hallo, da kommt der Glückentext. Pass auf, also. Jeder kann sich das dann selber reintexten, oder was? Nein, das textest du rein. Du bist ja der Cutter. Ja, super. Wann? Ich will das morgen Abend cutten. Das bringt überhaupt nichts. Doch, dann tun wir einfach so, als hätte es funktioniert. Also, pst jetzt. Also, Steffen, ich war ja zusammen mit auf dem Gratis-Comic-Tag in... Ja, das kannst du dir eigentlich schon sagen. Ja, aber es kann ja sein, dass ich noch woanders hinfahre. Jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Nein, lieber aber Steffen, mit wem, kannst du ja schon sagen. Das hast du ja schon bekannt schon gegeben. Ja, lieber Steffen, ich war ja... Ich fange jetzt von vorne an. Lieber Steffen, ich war ja mit der Mareike auf dem Gratis-Comic-Tag im ganzen Rheinland unterwegs und es war... Spitze! Unsere erste Station, die wir uns nach langem Überlegen genommen haben, war... Der Bonner Comic-Laden. Ey, du sollst doch nicht die Lücken ausfüllen. Doch, ich mach das jetzt. So hat das keinen Zweck. Okay, dann machen wir das so. Dann rede ich jetzt einfach weiter. in dem... Was? Was hast du denn vorher gesagt? In dem Bonner Comicladen waren sehr viele Nerds. Und vor aller Dingen war es dort sehr voll. Und ich war auch sehr voll. Anschließend war es sehr witzig, denn bei unserem zweiten Station auf der Tour, da passierte mir nämlich Folgendes. Ich musste ganz dringend mal pullern. Und er hätte es fast nicht geschafft, aber netterweise gab es dann in dem Dönerladen, den ich, bevor ich in den Comicladen gegangen bin, besucht hatte, eine Toilette. Nein, das war jetzt nicht so schwer, oder? Ja, schließlich zum Schluss gingen wir, Mareike und ich, auch noch essen. Ja, und es gab leckere Currywurst. Das ist das Beste, was ich einfach... Ich hätte jetzt gedacht, jetzt käme wieder Fleischkäse. Ja, das haben wir sehr gut geschafft. Aber wir welche Comics hast du denn dann mitgenommen haben? Werden? Also folgende Comics habe ich mitgenommen. Natürlich Future's End und natürlich das von Marvel. Ich weiß gerade nicht, was es ist. Und dann Donald Duck und... Klar. Natürlich auch selbstverständlich noch von Danny Books Katzen. Ja, also Steffen hat fast meinen Geschmack getroffen. Jetzt hören wir mal mit dem Blödel auch mal wieder auf. Das ist wahrscheinlich für die umstehenden Leute, die wenig Ahnung haben, wenig lustig. Deswegen haben wir es ja auch gemacht. Ist uns jetzt scheißegal. Nee, wir empfehlen auf jeden Fall, wir sind ja jetzt nach dem Comic-Tag. Mann, wärt ihr doch auf dem Gratis-Comic-Tag gewesen. Der war so witzig. Ja. Sollten wir jetzt aber die Folge so schneiden, dass wir vor dem rauskommen sollten. Mensch, ihr sollt unbedingt zum Gratis-Comic-Tag gehen. Also machen nein, wir nicht. Empfehlen, wir kommen zum 13. raus. Den Gratis-Comic-Tag können wir nur empfehlen, auch im nächsten Jahr, genau. Wenn er dann wieder stattfinden sollte. Es ist auf jeden Fall ein Besuch wert. Es gab bei diesem 34, ich komme jetzt mit der Zeitform total durcheinander. Es gab und es gibt und es wird geben 34 Comics von verschiedenen Verlagen. Steffen hat zum Beispiel Future's End genannt, das ist jetzt einer aus dem Hause Panini DC und es gibt dann noch Marvel Comics, die typischen Superhelden-Comics, aber es gibt dann auch die lustigen Sachen wie Donald Duck, Simpsons oder andere und viele vor allem auch für Kinder ist diesmal dabei. Mhm. Also ich empfehle vor allem auch Familien mal reinzugehen, weil auch dort interessante Sachen dabei sein können, auf jeden Fall. Ja. Das wollten wir nochmal mit dabei erwähnen, weil viele Leute haben ein komisches Bild von Comics und das kann sich ändern, indem man auch wieder was reinliest. Genau, richtig. Es gibt auch Mangas, ne? Also für die weiblichen Zuhörer. Das war's zum Thema Comics. Das ist ja schon wieder so Comics. Klischee, was du... Naja. Ja, aber mit dem Klischee können wir sie alle holen. Vom GCT. Richtig. Zum GTA. Ja, genau. Also von einem Kürzel zum anderen. Ich glaube, das GTA wird wieder mehr Leute ansprechen. Steffen, hast du GTA mal gespielt? Natürlich. Genau, also nicht Gran Turismo, ne? Was ich dir sagen wollte, bei GTA rennst du praktisch offene Fenster bei mir ein. Du musst diesen Spruch immer wieder bringen. Das hat man eben so damals in die Geburtswiege gelegt. Da stand dieser Spruch drin mit den offenen Fenstern. Ja. Ich muss mal so einen Counter einrichten, wie oft das vorkommt. Ich habe GTA auch erst letztens geliehen bekommen, habe es immer noch geliehen. Und hast du auch GTA 5 gespielt? Ja. Oh, dann können wir ja beide sogar mal was drüber sagen. Das ist ja auch wieder Weltpremiere. Ja. Ich fange dann einfach mal an, wie ich das Spiel finde. Und dann kannst du ja immer noch dagegen steuern, weil du magst ja GTA nicht. Jetzt habe ich dich in die Ecke gedrängt. Ich mag GTA vollkommen. Ich hatte es sogar noch eher als wie du, würde ich mal behaupten. Das was nicht sonderlich schwer ist mit der Xbox 360. Ich habe einfach nur mit der PS3 sehr lange gewartet. Ich habe es jetzt angefangen zu spielen. Ich bin mitten in Mission drin. Worum geht's bei GTA? GTA kennt man von früher noch aus der 2D-Ansicht. Man ist Gangster, man läuft rum, man schießt auf ein paar Sachen rum, man fährt vor allem Autos, in die man einsteigen kann. Und jetzt gibt's das halt alles in der 3D-Variante schon sehr viel länger. Mhm. Und in dieser Geschichte, die so ein bisschen lose zusammenhängt, es gibt es diesmal sogar drei Charaktere. Früher war es immer so, man hat immer einen Charakter gespielt. Der wäre zum einen der sehr reiche Michael, dann der schwarze Franklin, der eher so aus dem Ghetto rauskommt, und Trevor, der total Verrückte. Ja. Und die Anfangsgeschichte handelt so ein bisschen davon, dass Trevor und Michael zusammen bei einem Banküberfall mit dabei gewesen sind, glaube ich, so in die Richtung. Und die Wege haben sich getrennt und das findet sich nachher alles wieder zusammen. Aber GTA, sagen wir so, sind natürlich die Story in Story-Mission schon wichtig. Mhm. Aber das Eigentliche, was bei GTA ja doch Spaß macht, ist, man kann in jedes Auto einsteigen, man kann so viel Scheiße bauen, es ist so viel möglich. In fast jedes Flugzeug kannst du auch einsteigen. Genau, kannst du gut Flugzeug fliegen in GTA? Ich bin da richtig schlecht drin. Kommt drauf an, was es ist. Also so einen großen Jumbo-Jet, den fliege ich jetzt auch nicht so einfach, aber ja, alles andere. Also am meisten Spaß macht natürlich das Militärflugzeug, wenn man das dann irgendwann mal sich organisiert hat. Ist das so ein Jet, den man dann fliegen kann oder was? So ein richtiger Jet? Okay, soweit bin ich noch nicht. Ich hab ist auch nicht in der Story drin, den musst du dir so holen. Ah, okay. Ich hatte die Flugzeugmission auch gerade zu spielen und für diese Flugzeugmission habe ich bestimmt 25 Anläufe gebraucht, weil ich mit der Steuerung nicht so gut klargekommen bin. Nichtsdestotrotz schmälert das nicht den Spielspaß und hindert mich nicht auch daran, man kann ja auch Immobilien kaufen und ich Trottel habe mir den Flughafen gekauft. Hätte ich mal überlegen sollen, dass man da vielleicht öfters auch Flugzeuge fliegen muss. Jetzt habe ich leider so eine Immobilie, die ich auch wieder rausholen muss mit meinem Fluggeld. Das ist das Schlimme. Also, großer Spaß. Alle drei Charaktere haben ihre eigenen Spezialfähigkeiten. Man kann während des Spiels immer von einem zum anderen wechseln. Trevor kann zum Beispiel mit seiner Spezialfähigkeit durch Tastendruck sehr viel mehr Schaden anrichten. Ja. Michael hat die hat dieses Zeitlupenfähigkeit und Franklin kann halt die Zeitlupenfähigkeit im Autofahren vor allem gut anwenden und das passt alles sehr gut zusammen und die machen halt zusammen viele Raubüberfälle und viele Story-Sachen und nebenher gibt's immer noch viel zu entdecken. Dicke, große Empfehlung, kommt wahrscheinlich 2 Jahre zu spät, aber besser 2 Jahre später als gar nicht, oder? Ja, Steffen ist schon wieder abgelenkt, der kriegt gerade aus GTA seine Story-Missionsbenachrichtigung. Was hast du da eigentlich? Der Steffen guckt immer so zur Seite. Ja, auf mein Recherchetool. Ach so, hast du noch einen zweiten Podcast? Sag's doch einfach, ja, du nimmst ihn gerade parallel auf. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich heute keine Podcast-Empfehlungen rausgesucht habe. Aber gut, Du hast ja noch Zeit. Haben wir ja noch Zeit. Genau, das war's im Endeffekt zu dem guten Grand Theft Auto. Die Empfehlung kommt ja auch wirklich viel zu spät, aber jetzt ist ja gerade die Neuauflage gekommen in HD-Optik für PS4 und Xbox schieß mich tot. Ich weiß nicht, wie die Grafik da ist, aber mich hat auch die Grafik nie an GTA gereizt, sondern eigentlich immer nur der Spielspaß, ne? Ja gut, es macht schon Spaß, wenn das alles schön auch noch verpackt ist in Grafik. Wenn man dann, also du hast ja hier jetzt gerade sehr viel auch Landschaft und sowas dabei und da ist das schon ganz schön, wenn das auch ein bisschen sauber umgesetzt ist. Aber auf der 360, das ist doch der Vorgänger von der One, ne, ist das jetzt die Grafik jetzt ja auch nicht so prall, aber du hast ja trotzdem gern gespielt, nehme ich mal an. Ne? Ja, ja, klar. Siehst du? Ja. Also hat es ja nicht geschadet. Du bist auch ohne Xbox One klargekommen. Ja, also dafür würde ich mir fast sogar wahrscheinlich die PS4 holen, weil ich glaube, dass sie da nochmal einen Zacken drauf legt. Ach, jetzt wechselst du zu PS4? Ich wechsle immer ab. Also ich mache immer so Generationenwechsel quasi. Mein Gott, du bist keiner der üblichen Ideologien verhaftet. Ein sehr interessantes Konstrukt. Was in dem Moment gerade so am angesagtesten ist. Du bist so ein Trendsetter. Nee, was ich für mich am nützlichsten empfinde. Sagen wir mal so, wo ist die besten Spiele? Warum würdest du denn jetzt die PS4 kaufen? Jetzt gerade nicht, aber irgendwann demnächst mal. Ich meine, warum? Ach so. Natürlich kaufst du sie. Wegen Spielen zum Beispiel wie DC Universe Online. Ah, das macht Sinn. Ja. Oder Goofys Olympiade auf. Okay. Gut. Das ist doch schön, dass wir auch die Klischees weiterhin erfüllen. Auch in unserer 4. Folge machen wir nicht davor halt, Steffen in eine Disney- und DC-Ecke zu drängen, während ich meine Ecke noch suche. Deine Lieblingsecke sind ja Wünsche. Richtig, Wünsche. Und was man bei mir zusammenfassend sagen kann, in der letzten Zeit, in den letzten Folgen habe ich immer ein Blizzard-Spiel besprochen, ist mir jetzt gerade mal so aufgefallen. Ja. Aber das ist ein anderes Thema, du willst natürlich eine schöne Überleitung schaffen. Wir sind nämlich bei einer sehr beliebten Kategorie. Warte mal, ich höre mal eben gerade, kommt sie da gerade angeflogen? Oh ja, der kommt immer näher, oh mein Gott, der kommt! Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Die Wunsch-News des Monats und ich fange mal... Das kommt jetzt aber sehr unmotiviert, Steffen. Entschuldigung. Die Wunsch-News des Monats! Stimmt, bei der Tagesschau sprechen wir genauso. Darf ich endlich meinen ersten Wunsch loswerden? Ja, also ich wünsche mir, dass Ben Affleck im Batman vs. Superman Film in einer Szene aus Versehen sein altes Daredevil-Kostüm trägt. Danke, Steffen. Ich wünsche mir, dass es von dem vegetarischen Steak auch endlich eine fleischige Variante mit toten Tieren drin gibt. Steffen. Ich wünsche mir, dass lieber Disney-Realfilme in Zeichentrickfilme adaptiert werden als umgekehrt. Ich wünsche mir, dass die Leute nicht immer Food-Fotos fotografieren, sondern auch mal zeigen, was mit dem Essen danach passiert. Sogenannter After-Food-Fotos. Ich wünsche mir einen Whirlpool für die 13. Etage. Und ich wünsche mir, dass Steffens Whirlpool mit Lava gefüllt ist. Das waren die Wunsch-News des Monats. Die Wunsch-News des Monats. Präsentiert von ihren Gastgebern Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Ja, da kann ich dir ein ganz tolles neues Spiel empfehlen. Ganz kurz mal so zwischen reingehakt, was gerade zu deiner einen News passt, nämlich das zu sehen, was danach mit dem Essen passiert. Hatte der liebe Emil bei unserem letzten Treffen jetzt ein schönes Spiel dabei. Das war so ein, wie nennt man denn diese Kartenspiele mit... wir vergleichen und so weiter und so fort. Also diese was ist Quartett. Früher? Quartett, genau. Ach, du hast Klo-Quartett gespielt. Der hatte das scheiße Quartett dabei. Eieiei. Kennst du die glückliche Robbe? Bitte? Kennst du die glückliche Robbe? Nee, aber ich habe Angst, sie kennenzulernen, glaube ich. Kannst du mir ja mal schicken. Also nicht bitte real, sondern nur in Bildform. Oh Gott, ja. Oh Gott. Ja, was für Scheiße einem wirklich immer so unten rauskommt, kann ja auch einem durch den Kopf gehen. Richtig. Und Steffen, du hast ein sehr interessantes Thema aufgemacht. Ich habe keine Ahnung, was uns da jetzt erwartet. Ich bin gespannt. Du nennst es selber, was hilft gegen einen Ohrwurm? Ja. Was hast du dir dabei gedacht? Nix. Aber du kennst das doch. Also wenn du morgens aufwachst und hast du einen Radiowecker? Ich habe mal einen Benutzer, aber jetzt habe ich mittlerweile wieder Handy. Meistens ist es tatsächlich so, dass dann eins der ersten Lieder, die man morgens so hört, einfach erstmal eine Weile nicht losbekommt. Ne? Ja. Oder zum Beispiel, wenn der Herr Richelzhagen auf einmal sagt, oder einfach mal anfängt zu singen, Trello, Trello, wenn wir unser tolles Planning-Tool hier aufmachen. Wer macht denn sowas? Ja. Der Herr Richelzhagen. Ich kenne den der auch Herr nicht näher. Und, fetter Sack aus der Nachbarschaft. Ja. Hau ab! Und jedes Mal, wenn ich dieses Tool jetzt hier starte, unser Planungstool, kommt mir halt diese lustige Melodie in den Kopf. Dankeschön. Vielmals. Aber Trello, Trello. Was hilft denn gegen Ohrwürmer? Hast du eine Ahnung? Nee, aber ich habe gerade das Gefühl, dass wir das in so eine Verkaufssendung ummodeln könnten, dass du den Leuten sowas verkaufen kannst. Du hast gerade so richtig verkaufen. So geil angefangen. Ja, du vielleicht verkaufst hätte ich doch vorher jetzt nochmal Hupa anrufen sollen, weil tatsächlich haben britische Wissenschaftler herausgefunden, dass Kaugummi kauen gegen Ohrwürmer hilft. Also jetzt echt? Ja. Also gegen reale Ohrwürmer, die dir im Ohr rumkriechen, oder gegen das wirklich das gesungene, die gesungene Melodie, die nicht aus dem Kopf geht? Es gibt einen Zusammenhang zwischen unserer Mundhöhle. Ja. Und dem Kurzzeitgedächtnis. Okay. Und unserem Vorstellungsvermögen von Sounds. Sounds. Das, oder Liedern in dem Fall. Und das wusste man ja irgendwie wohl schon etwas länger. Und jetzt haben die Forscher praktisch eine Studie gemacht, mit der sie probiert haben, mit Probanden, wie das so funktioniert, wenn die einfach mal dabei Kaugummi kauen. Okay. Und die sollten dann halt immer auf einen Knopf drücken, sobald sie, wenn sie sich an das Lied erinnern. Und tatsächlich war es wohl so, dass bei den Leuten, die Kaugummi gekaut haben, weniger Leute auf den Knopf gedrückt haben. Ich mag ja eigentlich gar kein Kaugummi, ne? Das Ding ist aber, muss es Kaugummi sein? Ich weiß nicht, ob es mit Steak geht. Keine Ahnung. Also ist es wirklich so, dass du wegen dieser Masse von dem Kaugummi, wenn du drauf kaust, diese ist es die Kaubewegung oder ist es... Anscheinend, ja. Nichts mit Kaugummi. Das heißt also, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Folge, was wir ja sonst nie tun würden, irgendwas essen würde und du würdest jetzt einen Song singen. Nee, wie funktioniert das? Ich möchte es jetzt wirklich hier live probieren. Also du singst mir jetzt irgendwas. Überleg dir mal kurz ein Lied. Ich besorg mal eben was. Du musst in der Zeit kurz überbrücken. Jetzt soll ich mir hier ein Lied überlegen. Ich kenne doch nichts. Jetzt wird das auch im Stegreif. Vorher probe ich jedes Mal Lieder und dann dachte ich, dem Herrn Richel sagen, dem passt das nicht, wenn ich dem Basti passt das nicht. Er hat ein Snickers. Wir müssen doch die Produktnamen abkleben. Das ist ein Snickers. Das kann man ruhig sagen. Hallo, irgendwas scheißegal. Es gibt auch Mars. Es gibt ja auch andere Scheißriegel. Mars und Bounty. Boah, Bounty schmeckt ja richtig übel. Und KitKat, Mate, egal. Snickers. Okay. Wie kommst du von KitKat auf Mate? Egal. Wie, also du singst jetzt, dann merke ich mir das Lied. Ich singe was Tolles, was zum Thema passt. Du darfst jetzt sogar mal was singen. Du singst jetzt was, dann ist das Lied vorbei, dann kau ich das Snickers. Ist auch nur ein kurzes Lied. Okay. Ich will euch ja nicht unnötig quälen. Steffen, du hast jetzt die freie Bahn, das Experiment live, jetzt, hier, in der Etage 13, meine Damen und Herren, Steffen singt. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. So. Einmal reicht, also um Ohrwurm zu setzen. Na, du denkst ja offensichtlich noch dran. Ja, aber hallo. Du wippst ja mit dem Kopf. Ich mache jetzt das Snickers auf. Haribo macht Kinder froh und ist das nicht beeinflussend des Experiments? Fällt mir gerade ein. Bitte? Also, auch wenn du das jetzt singen, na gut, wenn du singst, wird es wahrscheinlich eine erschwerte Bedingung, ne? Aber wenn ich jetzt esse, dann denke ich nicht mehr dran, was ist jetzt der Fakt. Okay, ich esse jetzt einfach. Vielleicht vergesse ich einfach dein Das Kauen. Okay. Mal essen wäre auch voll. Ja, ich werde den Podcast aber nicht wieder den wir essen, nein, was nein. Podcast nennen. Das tut mir so echt leid, dass wir was essen gegessen werden muss. Nicht, dass ich das Snickers einfach nur einbauen wollte, weil ich Bock auf den Snickers hatte. Ja, dir kommt das wieder ganz gelegen hier. Ich merke das schon. Du hast halt letztes Mal zum Löffelei. Ich habe ja auch schon auf den Whirlpool gewartet. Der ist ja auch nicht gekommen mit Lava. Das hätte ich schön gefunden. Na, nicht alle Wünsche erfüllen sich. Ja, hilft's denn? Muss ich doch an Haribo denken. Also, das Problem ist, wir haben gerade miteinander gesprochen. Und während wir miteinander gesprochen haben, habe ich wirklich überhaupt nicht mehr an das Lied gedacht. Jetzt, wo wir aufhören zu reden, denke ich wieder an Haribo. Und isst dabei ein Snickers. Das ist scheiße, ja, gell? Ja, das ist ja Problem. Das ist übrigens das Tolle. Das bringt mich, also hat jetzt nicht ganz so geklappt, aber das müssten wir nochmal unter richtigen Bedingungen testen. Aber ich habe heute gelesen, ja. Man sagt ja immer, Schokolade macht glücklich, ne? Mhm. Und ich habe einen Bericht darüber gelesen. Wenn es mal wieder lecker dauert. Dass Schokolade wirklich glücklich machen soll, aber es liegt nicht an irgendwelchen komischen Stoffen, die da drin sind, Endorphine, sonst irgendwas. Delfine? Weil dann müsste nämlich die Zartbitterschokolade wirklich abgehen, weil die Zartbitterschokolade hat noch viel mehr von dem Scheiß da drin. Okay. Aber die Mischung aus Fett, Zucker, diesen Endorphinanteil ist so perfekt gemacht und man wird so von Kindheit darauf geprägt, dass Schokolade irgendwas Tolles sein soll als Belohnung. Mhm. Ich meine, bei mir hat es funktioniert. Ich bin immer noch abhängig von Schokolade. Dass das deswegen eigentlich nur die Schokolade funktionieren kann. Und hab gedacht so, eigentlich klug gemacht, eigentlich hätten wir beide eine Schokolade machen sollen für die Etage 13. Vielleicht machen wir das irgendwann dann noch. Aber dann machen wir das mit dieser billigen China-Schokolade, die du im Adventskalender drin hast, wo du denkst, boah, welcher Indonesier hat das denn zusammengefrickelt? Jetzt in unserem Shop die Etage 13 Schokolade. Ja, wir müssen ja noch einen coolen Namen für finden. Für was? Ja, für die Schokolade, so die 13. Das ist doch cool. Hey, Bock auf die 13. Dann kriegst du eine Schokoladentafel. Ja. Das ist doch cool. Ja. Ja, guck mal, ja, Milka hat auch so einen Trademark gemacht. Wenn du an Milka denkst, denkst du direkt an was? Denkst du bei Milka? Lila Kuh. Oder Pause, genau. Pause oder Kuh. Und oder aber was denkt man eigentlich bei Snickers nochmal? Ich hab den Spruch gar nicht im Kopf. Wenn es mal wieder länger dauert. Oh, sehr gut. Auch bei dem Dieven-Werbespot? Ja. Egal, okay. Ich esse das Snickers zu Ende und dann können wir weitermachen. Ja, weil wenn der Basti nämlich keine Schokolade bekommt, dann wird er auch ganz schnell zur Diva. Und bei ihm artet das jetzt so aus, dass er rumläuft wie ein wandelnder Toter. Halt die Fresse! Das bringt mich zufällig zu einem Thema. Ich bin der Brückenbauer heute. Du brauchst die Brücken wie kein Zweiter. Ich möchte mich herzlich dafür entschuldigen, dass ich gegessen habe im Podcast. Mal wieder ich. Diesmal bin ich ja schuld, ich trinke jetzt auch noch kurz. Das, was da gerade so klingt wie ein Zombie, das ist Basti. Genau. Mann, hat das gut getan. Ich habe schon wieder viel zu viel Junkfood in mich reingestopft. Das liegt immer, wenn ich Etage 13 habe. Das ist emotional, regt es mich so auf. Was macht eigentlich das Projekt Weight Watchers? Das läuft, merkst ja. Seit der letzten Folge hat sich stetig gebessert. Ich habe vorher die Chips gegessen, damit sie nicht so knackt im Podcast. Jetzt habe ich den Snickers auf. Ja. Und zwar hast du natürlich schon auf die lebenden Toten angesprochen. Richtig. Das ist sehr gut, denn ich habe mir in der letzten Zeit eine ganz neue Serie, also die kennt noch keiner. Damit werde ich jetzt ziemlich viele Leute überraschen. Es ist ein richtiger Geheimtipp. Das ist ein richtiger Geheimtipp. Freudscher Versprecher. Ja, das liegt an der Schokolade. Da werde ich immer ein bisschen horny, wenn ich Schokolade esse. Ja, ich merke das schon. Und zwar heißt die Serie, warte, ich gucke nochmal nach, The Walking Dead. Genau. Also, und zwar, da habe ich mir davon die Hörspiele angehört. Natürlich kennt jeder Walking Dead. Die Grundsituation ist auch einfach geklärt. Wir haben da den Polizisten Rick, der erwacht aus dem Koma und die ganze Welt ist in eine Zombie-Apokalypse verfallen. Und er ist auf der Suche nach seinen Kindern und seiner Frau. Das wäre in dem Fall Laurie und seinem Sohn Carl. Ist krass, wenn ich die Serie gut kenne, dann kenne ich auch all die Namen, ne? Sonst vergesse ich alles, aber ich bin gerade ein bisschen stolz auf mich. Noch nicht so zombifiziert, wie ich gedacht hätte. Und, man kennt die ganze Geschichte, man kennt auch so die ganzen Dinge, die auch in der Walking Dead, die TV-Serie passiert, kennt man und auch die in den Comics, wenn man die gelesen hat, kennt man die natürlich auch. Ja. Er streift durch die Stadt um seine... Oh, es hat geschellt. Das gab's ja noch nie bei uns im Podcast. Ich glaube, ich muss aufmachen, Entschuldigung. Ja, geh mal kurz gucken. Also Basti geht zur Tür... zieht seine Hose nochmal zurecht, schmeißt irgendwas um dabei. Ich kommentiere das gerade mal so ein bisschen, was ich so sehe. Und jetzt geht die Tür zu. Ich habe keine Ahnung, ob er die Tür öffnet draußen. Vielleicht wird er auch rausgezogen. Vielleicht war es ein Alien. Vielleicht war es ein Zombie. Würde jetzt passen gerade. Vielleicht auch der Snickers-Verkäufer. So langsam gehen mir die Ideen aus. Da kommt jemand, aber ich glaube, das ist nicht Basti. Und jetzt kommt er wieder rein und macht die Tür zu. Hab kein Geschrei gehört. Ist alles in Ordnung? Ja. So, das war jetzt nicht so geplant. Das tut mir ausnahmsweise wirklich leid. Mal gucken, ob ich mein Gestammel drin lasse. Ich hab versucht zu... Lass ruhig drin. Also das tut mir echt leid. Das war jetzt wirklich unvorhergesehen. Ich bin wieder da. Macht nichts. Ich hab versucht zu kommentieren, wer das... Ja, hab ich schon vermutet. Das ist... Ja. Ein Zombie wäre oder einer oder der, eben der Snickers-Händler oder ja gut und so. Ich wurde gerade gebissen und der Zombie sagte, du bist aber ein Süßer. Egal. Der Zombie war eine echte Diva. Ja, komm auf, weiter. Ja, weiter geht's. Mein Gott, der Steffen hechtet heute durch. Wir haben erst die Hälfte der Zeit rum. Eigentlich muss ich viel langsamer reden. Dann red doch den Zombies angemessen jetzt. Also. The Walking Dead. Nein, hören wir auf mit dem Quatsch. Die Geschehnisse kennt man schon aus dem TV so ein bisschen. Im Endeffekt bewerte ich jetzt, weil die Story kennt man ja schon so, bewerte ich jetzt nichts anderes als die Machart. Ich muss dazu sagen, ich habe vorher schon mal, es gab mal ein sehr gutes Hörspiel-Label, die nannten sich Lausch. Da hat Günther Merlau die Hörspiele produziert und der hat immer so ein Faible gehabt für die richtige Musik, richtige spannende Musik zum richtigen Zeitpunkt, die richtigen Geräusche mit der richtigen Handlung. Der hat damals Hellboy-Hörspiele gemacht. Ja. Die waren richtig, richtig gut. Also die muss ich echt sagen, die habe ich so als Comic-Hörspiel fand ich die richtig gut. Was mir jetzt an The Walking Dead nicht so gefällt, ist mein Problem. Ich habe es heute nochmal angehört und dachte mir so, es fehlen so ein bisschen die Geräusche. Also man hat immer so das gewisse Gefühl, es ist wie ein Podcast, der miteinander redet, die immer in einem Raum irgendwo sind, aber die haben diese, du denkst nicht, du bist in einem Raum drin, sondern du denkst die ganze Zeit, ja, die sind halt wieder da in der Sprecherkabine und reden miteinander. Und die Musik ist auch nicht der Soundtrack von der Serie. Bei der Serie ist halt dieses Geigen-Intro direkt am Anfang, und das ist so richtig spannend. Das ist so eine bissige Country-jazzige Nummer mit so Gitarre, so dünn. Und du denkst dir so, ist hier Zombie-Apokalypse oder hat Jack Johnson jetzt irgendwie sein neues Album rausgebracht? Mhm. Und das trübt für mich so ein bisschen die Stimmung. Ich achte, bei solchen Hörspielen finde ich es immer toll, dass man mit den Mitteln von Geräuschen und Musik so ein bisschen die Stimmung hochpeitschen kann. Und das hat hier leider nicht so ganz gut funktioniert. Und ja, man kann es sich anhören, hört es euch ruhig an, aber ich sag mal so, ich würde eher sagen, für mich nur befriedigend. Zudem, bei mir ist aber auch das Problem, ich kenne diese ganze Thematik ja jetzt schon von hinten bis vorne und da muss es nicht unbedingt sein, dass ich mir das nochmal antue. Also antue, Anführungszeichen, weil die Comics lese ich trotzdem gerne immer nochmal wieder von vorne. Aber beim Hörspiel ist es so, ja. Also ich würde es dir vielleicht geben, Steffen, wenn wir uns mal sehen sollten, aber ich weiß auch nicht, ob du so der Hörspieltyp bist. Hörst du gerne Hörspiele allgemein? Sagen wir mal so, ich habe schon lange keine mehr gehört, aber ja, würde mir schon mal wieder was anhören. Also, was würdest du im Hörspielbereich, was würdest du am ehesten empfehlen, was vielleicht keiner so großartig kennt, wenn du jetzt drei Fragezeichen sagst, das kennt ja jeder. Aber ich habe lange keine mehr gehört. Ja, was war das letzte Hörspiel, was du gehört hast? Oh Gott. Sport-Goofy. Ah, Sport-Goofy. Ich dachte, jetzt kämst du mit den Beate-Use-Hörspielen, die gibt's ja auch. Ach nee, hier Ich und Namen. Klaas Häufe Umlauf und Jan Böhmermann. Ach, Förderschulklassenfahrt. Ja, genau. Förderschulklassenfahrt. Das habe ich zuletzt gehört, richtig. Das ist aber erster oder zweiter Teil? Den ersten Teil bisher. Ja, es gibt auch noch einen zweiten Teil. Es ist ja richtig bescheuert. Es ist aber richtig bescheuert. Eigentlich total schlecht, aber so schlecht schon wieder, dass ich es schon wieder lustig fand. Ja, hatte was. Also eine gute Empfehlung. Hört euch Förderschulklassenfahrt an und lacht euch über die Scheiße kaputt. Nicht so ganz empfehlen kann ich euch jetzt The Walking Dead. Hört zwar mal rein, aber ich würde jetzt keinen dazu überreden. Oder? Wettest du, dass die Leute auf uns hören? Glaube ich nicht. So, aber okay. Wenn du schon das Wort Wette in den Raum stellst, dann mach was damit. Wir sollten aufhören, unsere eigenen Überleitungen so zu kennzeichnen, dass die Leute merken, dass es Überleitungen sind, oder? Ja. Wir haben letzte Woche folgendes Ding gemacht. Wer sich noch an letzten Monat erinnert, ist jetzt auch schon wieder 30 Tage her ungefähr. Du hast das mit den Wochen und Monaten auch noch nicht so raus, ne? Bitte. Gut, dass ich nicht wieder Wunsch-News der Woche gesagt habe. Auf jeden Fall ist es so, wir haben letzten Monat haben wir zusammen ein kleines Quiz mit dem Steffen veranstaltet. Und da ging es darum, dass Steffen viele Disney-Zitate erraten sollte. Er hat sich auch ganz wacker geschlagen. Da waren einige schwere Brocken dabei. Ich habe sie ihm auch nicht leicht gemacht. Und zum Schluss weiß ich gar nicht, was das Ergebnis war, aber wir sind jetzt irgendwie in dieser Situation gelandet, dass wir diese Woche sogar zwei Disney-Serien vorstellen müssen. Was mich persönlich respektive diesen Monat, also nicht nur diese Woche, sondern auch diesen Monat sogar, zwei Disney-Serien vorstellen müssen. Und das Prekäre daran ist, ich muss auch eine vorstellen. Es ist jetzt nicht so, dass ich nicht der größte Disney-Fan bin, aber ich habe halt ein schlechtes Gedächtnis und ich bin dafür bekannt, immer das Neueste und Geilste zu gucken. Und da muss man natürlich ein bisschen sein Gedächtnis kramen. Und das Tolle ist, ich habe gekramt, aber dazu kommen wir später, denn wir haben uns, bevor wir diese Sendung angefangen haben, miteinander geschrieben und gesagt, wir müssen jetzt erraten, welche Serie der jeweils andere vorstellen wird, was er glaubt. Und es gibt dazu einen gegenseitigen Wetteinsatz. Ich habe für Steffen einen und vielleicht hat Steffen auch für mich einen. Ansonsten würde ich meinen Wetteinsatz für uns auch beide nehmen, weil je nachdem, wer es macht, es ist auch nicht so schlimm. Richtig. Dazu wird Steffen dann gleich nochmal kommen, wenn er seine Schlüpper auspackt. Ich gebe mal meinen durch. Einlösen würde ich den ja sowieso dann erst nächsten Monat. Na, das freut uns aber alle, dass wir noch einen Monat Schonfrist haben. Also du kannst ja gleich von deinem Fleischkäse-Ding erzählen. Ich werde in dem Fall, hätte ich als Vorschlag gehabt, wenn du, Steffen, wie machen wir das denn jetzt? Wenn du nicht meine Serie errätst, dann musst du für die nächste Episode von der Etage 13 eine kleine Seite, eine DIN A4-Seite schreiben, Computer, ne, tipp, indem du ein Mini-Hörspiel bastelst, was wir beide auch vorlesen. Okay. Habe ich gedacht, als kleine kreative Aufgabe. Gut. Wir können es auch so machen, wenn ich deine nicht errate, dann mache ich ein kleines Mini-Hörspiel, dann machen wir vielleicht auch ein kleines Thema dazu, das überlegen wir uns dann noch. Ich hatte ja eigentlich einen anderen Wetteinsatz, aber naja. Du kannst gerne erzählen, was wolltest du machen? Also, ich hätte ja eigentlich eingelöst, wenn ich verliere, dann... Achso, denn wenn ich verliere, meinst du jetzt, oder? Weil du musst jetzt den Wetteinsatz... Ja gut, dann machen wir das halt mit dir. Musst du dann halt gucken, wo du eine Goofy-Mütze herbekommst, weil du bist den nächsten Podcast mit nichts weiter an als einer Goofy-Mütze oder einer anderen Mütze deiner Wahl dann halt bestreiten. Das ist natürlich schön, weil wir ein Podcast sind und keiner was davon mitkriegt. Beweisfoto muss es geben dann. Ich werde nicht nur mit einer Goofy-Mütze beseelt auf diesem Platz hier sitzen. Das habe ich schon mal gemacht ohne Goofy-Mütze. Das kannst du knicken. Doch, es wird Beweisfoto. Du musst dann bitte einlösen. Ja, in dem Fall werde ich auch einen Einseiter machen mit einem kreativen Hörspiel, du Arsch. Ich bin doch nicht bescheuert. Ich werde doch nicht so den Nacktscheiß machen. Eieiei. Erst schlägt das vor und dann hält er sich nicht an die Wetteinlösung. Tschüss. Sowas. Also na gut. Ja, also, ich wusste ja auch nicht, dass du es ernst meinst. Das ist ja wohl... Wir wollen den Leuten jetzt nicht unsere nackten Körper präsentieren. Etage 13, wir sind unter uns. So. Ja, stimmt allerdings. Bei 11 Fans sind wir unter uns. Ja. Meine Mama hat mich auch schon geliked. Also was war das jetzt dann für ein Wetteinsatz? Ein Hörspiel? Also genau, eine Seite mit einem kleinen Dialog vorbereiten, den wir nächste Woche am Ende nach der Episode 13 der nächsten Folge einfach dranhängen, wo wir uns ein bisschen Mühe geben und ein kleines Hörspiel basteln. Gut. Findest du das gut? Ja, finde ich gut. Okay, wenn wir also jeweils beides nicht erraten, dann kommt halt von jedem so eine kleine Seite, Bastis Hörspiel und Steffens Hörspiel. Es heißt also folgendermaßen, wir müssen jetzt gucken, dass wir gegenseitig unsere Serien erraten. Ja. Ich würde auch einfach anfangen. Bei mir zu erraten. Deine zu erraten, okay. Genau. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich habe mir die ganze Zeit in meinem Hinterkopf, ist sich was festgezeckt. Und das werde ich jetzt einfach frei raus sagen. Ich glaube nämlich, und das ist definitiv falsch, aber ich habe mich jetzt einfach auf diese Serie festgelegt, du wirst uns Ariel die Meerjungfrau vorstellen. Das ist es nicht. Ich wusste es nämlich, jetzt kommt nämlich das ganz Schlimme, jetzt wirst du wahrscheinlich Gargoyles sagen, weil du mich in die Irre geführt hast. Nee, ich werde nicht Gargoyles sagen. Okay, nee, dann bin ich raus. Ich habe schon mal meine Wette nicht bestanden. Dann darfst du jetzt machen. Tja, bei dir bin ich mir nicht ganz sicher. Du hast gesagt, ich errate es auf keinen Fall. Wahrscheinlich wirst du dann auch eine Serie genommen haben, die gar keine Zeichentrickserie ist. Ich darf dazu nichts sagen. Also wir haben uns auf Zeichentrickserien geeinigt. Da muss ich jetzt aber auch fair bleiben. Gut. Dann, sage ich jetzt einfach mal Masupilami. Ah, es war schon knapp dran, ist aber auch nicht richtig. Okay. Jetzt haben wir wahrscheinlich beide dieselbe. Wenn es so sein sollte, dann fände ich es sehr lustig, dann haben wir beide was zu erzählen und haben nur eine Serie halt. Ich fange mit meiner Serie an und dann kannst du ja gleich den Aha-Fact geben. Ich habe eine Serie mitgebracht aus meinem Disney-Repertoire. Da habe ich heute auch nochmal extra eine Folge geguckt, um nochmal ein bisschen reinzukommen. Denn es steht gar nicht so viel im Internet dazu, lustigerweise, als ich noch dazu gegoogelt habe. Aber auf YouTube gibt es noch ein, zwei Folgen, die ich gesehen habe. Es geht hierbei um einen Lux. Wir haben dieselbe Serie. Nein, du hast auch Bonkers genommen. Das hätte ich nicht erwartet. Wie geil ist das denn? Ich habe geschwankt jetzt. Ich habe jetzt geschwankt zwischen Roar Tunisch, wo er ja seinen ersten Auftritt hatte, und geil. Das ist das, was ich noch gerade gefunden habe. Da habe ich nämlich noch geguckt und habe gedacht, das kannte ich schon gar nicht mehr. Nicht so geil. Das habe ich früher auch geguckt. Roar Tunisch. Wie geil ist das denn? Ja. Ja, jetzt haben wir die Ehre, uns doch wieder gleichzeitig zu machen. Das war nicht abgesprochen, liebe Hörer. Das war wirklich nie abgesprochen. Ja. Ich wusste wirklich nicht. Also ich habe die ganze Zeit gedacht, Bonkers, das wird er nicht wissen. Der wird auf irgendeinen Rotz kommen, wenn er sonst vorstellt. Ich komme gleich mit Nerdwissen um die Ecke, weswegen ich das wissen muss. Also okay, oder kennen muss, sagen wir mal so. Ja. Okay. Fang du erstmal an. Genau. Also worum geht's bei Bonkers? Ich habe mir heute auch nochmal die erste Folge angeguckt. Und ich wusste im Hinterkopf noch, es geht auf jeden Fall um einen Lux, der früher in Hollywood ein großer Star war. Ein Zeichentrickstar. Wo aber die Produktionsfirma, der Chef Bonkers vor die Tür gesetzt hat, diesen Lux. Und der hat dann erstmal wieder keinen Job. Und ist dann sozusagen erstmal arbeitslos und wird dann über verrückte Zufälle wird er auf einmal in den Polizeidienst beordert. Ich glaube, du kannst es wahrscheinlich noch besser erklären als ich. Ich habe die Folge zwar gerade gesehen, aber und hat dann im Endeffekt, wird dann Polizist zusammen, und das ist das Wichtige, mit seinem Partner, bei dem ich auch sofort an dich denken musste. Deswegen habe ich auch so ein bisschen die genommen. Ich glaube, wenn der Steffen Schneuzer hätte, dann wäre er auf jeden Fall Pickel. So heißt nämlich der Partner von Bonkers. Ist ein etwas beleibterer Polizist mit einem Schnurrbart und ist am Anfang noch sehr zurückhaltend und will bei seinem Chef sagen, hey, ich möchte Kommissar werden, Trenchcoat, super gut. Als er dann aber auf Bonkers trifft, ist er auch noch zurückhaltend, aber im Laufe der ersten Folge merkt man schon so, wenn man mit Bonkers, dem Slapstick-Meister hoch 10, zusammenarbeitet auf Streife, dann hat man einen Blutdruck von jenseits der 300, denn Bonkers hat jedes Fettnäpfchen, nimmt alles mit. Das ist eine richtige Cartoon-Figur. Und der Vorspann der Serie, der ist auch schon so, dass Bonkers eigentlich in zahlreichen Situationen gezeigt wird, indem er einfach einen auf den Kopf kriegt, irgendwo hinfällt und sonst was. Das ist dieser typische, urige, schöne Charme von früheren Slapstick-Sendungen, gepaart mit so dem modernen Cop, der einfach gar keinen Bock hat. Und diese Verbindung, die fand ich früher schon so lustig. Das war im Endeffekt immer meine Vorserie zu Darkwing Duck damals bei Super RTL. Und deswegen habe ich mir das auch großartig merken können. Und ich glaube, du wolltest auf jeden Fall noch Nerdwissen dazu beisteuern. Ich habe heute auch den Wikipedia-Artikel beigeguckt, da standen auch schon interessante Sachen, aber ich will dir nichts vorwegnehmen. Erzähl du mal, was du dazu weißt. Ja, dann hast du das bestimmt gelesen. Und zwar ist es ja so, also das Konzept hat mich damals ganz stark an was erinnert. Und zwar an den Film Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Übrigens einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever. Und ich finde ihn auch gut, sehr gut. Und natürlich ist es hier so, natürlich ein bisschen kindgerechter gestaltet, aber tatsächlich ist es wohl so, dass die Serie ursprünglich direkt mal als Fortsetzung des Filmes gedacht war. Also das hieß, man hatte tatsächlich vor, eine Roger Rabbit Serie zu machen, die dann halt auch in Toontown spielt und praktisch die Geschichte fortsetzt, dass Roger Rabbit mit dem Detektiv weiterhin Geschichten und Abenteuer erlebt. So, und dadurch, dass aber bei Roger Rabbit die Rechtslage nie eindeutig war, weil ja da so viele Figuren auch aus anderen Zeichentrickfilmserien, die nicht Disney gehört haben, dabei waren, hat man dann halt gesagt, wir machen da jetzt was Eigenes draus. Und haben halt diesen Lux dann praktisch in diese Rolle schlüpfen lassen. Und man hat das Ganze auch ein bisschen kindgerechter gestaltet, indem man gesagt hat, okay, wir packen es in die Polizei. Und das ist dann auch ein eigenes Department wohl, also das Toon-Department. Und genau. Aber wenn man sich den Bonkers so ein bisschen näher anguckt, von der Kopfform und auch so von den Koteletten, die er hat, erinnert er schon so ein bisschen an Roger Rabbit, so rein äußerlich. Ja. Ne? Ist ja auch so ein bisschen Slapstick. Ich glaube, Roger Rabbit ist ja auch sehr Slapstick-artig auf jeden Fall gewesen, ne? Ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob auch die Stadt dann Toontown war, wo die beiden ermittelt haben, aber es war zumindest in Hollywood und also auch so in dem Gefilde angesiedelt. Ja. Ja. Also, ich muss echt sagen, mir hat die Sendung echt viel Spaß gemacht früher in meiner Kindheit. Das war auch der übertriebene Humor, der mich angesprochen hat. Und heute, als ich die Folge auch gesehen habe, habe ich mir auch direkt gewünscht, Mensch, ich könnte mir jetzt auch wieder mehr Folgen davon angucken, weil ich mag einfach den, auch heute mag ich noch den dicken, beleibten Partner Pickel, der auf den ganzen Toons keinen Bock hat, der wirklich so abgefuckt ist und wird halt damit immer konfrontiert. Und vor allem geht's immer darum, was in der ersten Folge und der zweiten Folge immer wieder vorkommt, so, dass Bonkers denkt, oh, jetzt hat mich schon wieder einer verlassen, jetzt bin ich todtraurig und kriegt dann die Kurve dann doch noch wieder und dann ist er doch wieder der Polizistenkollege. Und das, was du angesprochen hast vorhin, habe ich mit Raw Toonage, das habe ich dann auch noch auf der Wikipedia-Seite verlinkt gefunden und habe dann mir den Trailer angeguckt. Richtig gut. Das habe ich früher auch sehr gerne geguckt und habe mich jetzt erst wieder dran erinnert. Also Raw Toonage zur Info ist im Endeffekt so ein Verbund gewesen von mehreren Charakteren. Mhm. Dazu gehört Bonkers, Masopilami. Bonkers war meistens einer der Hosts, also einer der praktisch durch die Sendung geführt hat. Ne? Genau. Und hab dann jetzt auch gerade noch versucht, auf YouTube so Episoden davon zu finden, auf Deutsch. Das ist aber sehr schwierig. Mhm. Hab nur gerade eine Moderation gesehen, wo der schurkische Captain von Baloo, dieser Luftpirat, ich weiß gerade den Namen Don nicht mehr. Don Kanaille, super. Der hat da gerade gesprochen und also die Hosts haben immer gewechselt, die Gastgeber. Mhm. Und es gab dann halt immer so Einspielfilme, zum Beispiel mit Masi Pulami und seinem riesigen Freund Maurice, dem dicken, fetten Affen. Mhm. Das ist auch der in dem Vorspann von dem, das finde ich so toll, in diesem Raw Tunage Vorspann, fast den Bildschirm, den kleineren, zu platzen bringt. Mhm. Das ist ein super Intro, müsst ihr euch mal auf YouTube angucken. Ja. Die Stimme, also die Cartoon-Figuren sind die ganze Zeit am Rumwieseln und im Hintergrund wird immer zwischendurch einfach nur gesagt, Raw Tunage, von so einer richtig schönen, tiefen Stimme. Eines der Dinge, an die ich mich jetzt erst wieder erinnere und die mir so kleinen, schönen, nostalgischen Schauer über den Rücken laufen lassen, so im Endeffekt wie wenn ich bei Turtles das Frank Zander-Lied höre. Es ist auch super. Ja. Echt? Also meine Empfehlung und ja, zufälligerweise auch deine Empfehlung für heute. Wo hast du denn Bonkers geguckt dann heute noch? Wo ich den heute geguckt habe? Ich habe auf YouTube einfach Bonkers eingegeben. Da gab es die erste und zweite Folge auf jeden Fall. Und wenn, überlege ich mir gerade schon wirklich, mir vielleicht, wenn es das irgendwo gibt, noch was zu besorgen, weil im Internet habe ich sonst nichts gefunden. Ich habe mal geguckt, das ist mal auf VHS erschienen, aber ich glaube nie auf DVD. Das ist ja, bei VHS gab es irgendwie 3 Kassetten, habe ich jetzt gesehen, mit auch immer nur 2 Folgen, was ich ein bisschen blöd finde. Aber manche gute Serien gibt es halt mittlerweile nur auf VHS. Da habe ich auch noch eine andere Zeichentrickserie im Kopf. Aber vielleicht bringe ich die das nächste Mal. Die ist nämlich auch ganz gut. Ja. Gut, dass Zeichentrickserien keine Comics sind. Ja, fürs nächste Mal, Steffen, haben wir dann beide eine Seite vorbereitet, die wir uns gegenseitig, also die wir dann sozusagen im Dialog so ein bisschen vorspielen dürfen. Mhm. Toll, oder? Ja. Machen wir dann auch so. Damit ist dann die Disney-Serie des Monats, nenne ich es jetzt einfach mal. Müssen wir einfach noch einen coolen, crazy Jingle dafür rausholen. Irgendwas mit Goofy. Ah, ja, Steffen. Irgendwie sowas. Ja. Keine Ahnung. Mach mal. Bastel ich schon. Du bist bei uns der, Jingle-Experte. Ich bin der Jingle-Hausmeister. Was ist das hier für? Der ist hier durcheinander, der Jingle. Ich mach den erstmal sauber. Richtig. Und damit nähern wir uns auch schon wieder mit großen Schritten fast unserem Ende des Podcasts. Und was machen wir am Ende des Podcasts? Wir empfehlen aber nicht rum, weil dann würde Steffen wieder seinen lustigen Gag auspacken. Nein, wir empfehlen Podcasts. Ja. Steffen hat die ganze Episode lang immer irgendwie nach rechts oder links geguckt, als wäre er halbseitig gelähmt. Nein, er hat die ganze Zeit wahrscheinlich überlegt, welchen Podcast er nehmen soll. Ich sehe noch nichts Neues bei dir, Steffen. Hast du dir einen rausgesucht? Ich habe mir einen rausgesucht, der ist mir gerade in einem Podcatcher geflattert. Zufall. Aber dann fange ich mit meinem an, weil ich habe natürlich schon vorgearbeitet, mein Freund. Nicht so wie andere Menschen, die einfach in die Aufnahme reinrauschen. Naja, aber es funktioniert ja anscheinend. Ja, es funktioniert wunderbar, muss ich dazu sagen, Schätzchen. Auf jeden Fall, ich habe einen Podcast, der gehört schon zu den All-Time-Favorites und wir müssen ihn dringend empfehlen, weil im nächsten Jahr hört dieser Mensch auf. Es ist Jürgen Domian. Ah, ja. Jürgen Domian und sein Call-In-Format Domian gehen Ende nächsten Jahres ihrem Ende entgegen. Mhm. Domian hat dann ungefähr über 20 Jahre lang Leuten zugehört beim Telefonieren. Ich weiß nicht, nachts hörst du wahrscheinlich, weil du keine Zeit hast, nicht Domian. Hast du das als Podcast vorliegen oder hörst du das gar nicht? Oder? Ich hab's mal eine Zeit lang als Podcast gehört, ja. Okay. Ich bin auch mittlerweile irgendwann auf die Podcast-Schiene gegangen, weil ich das gut fand. Früher habe ich das, als ich in der Tankstelle gearbeitet, in der Nachtschicht immer, war das sozusagen immer derjenige, wo ich gedacht habe, oh, endlich spricht noch jemand mit mir, obwohl ich ihn noch nicht mal angerufen habe, weil danach kommen immer nur Techno-Mucke auf dem Radiosender, den ich da hatte. Weil nachts läuft echt scheiß Musik. Mhm. Vor allem auf 1Live. Es gibt aber auch noch andere wie die scheiß Musik spielen in der Nacht. Ja. Radiosender meinst du natürlich. Ja. Genau. Rocks FM gibt es zum Beispiel nicht mehr, da habe ich früher Webradio gemacht, aber das bringt jetzt auch nichts. Man kann dir nochmal Werbung dafür machen, falls ich noch jemand habe. Werbung dafür machen. Apropos Steffen, darüber habe ich noch gar nicht mit dir gesprochen. Ich glaube, ich werde versuchen, vielleicht für die nächsten Folgen mal so eine Aufnahme von meinen Radiosendungen mal früher mitzubringen. Oh. Ich habe früher nämlich lustige Formate gebastelt. Das wäre witzig. Vielleicht können wir wieder was davon reaktivieren. Das könnte sein. Ich habe auf jeden Fall Jürgen Domian immer sehr gerne zugehört oder höre ihm immer noch sehr gerne zu und ich habe jetzt gar keine so All-Time-Favorite-Geschichte, die mir einfällt. Das sind immer wirklich Begebenheiten, wo ich sage, das ist interessant. Ich hatte zum Beispiel eine Folge, bei der ging es darum, komme jetzt nicht mit dem Kilomet an, was Leute dann immer direkt sagen, wenn sie an Domian denken. Ich habe da eher etwas. Das Kilomet. Die Kilometfrau, das sagen alle, das ist schlimm. Ich glaube, an Jürgen Domians Stelle würde ich, glaube ich, irgendwann ausflippen, wenn ich das nochmal hören müsste. ich habe eine andere Geschichte, die ich damals gehört habe, die mich so ein bisschen, wo ich auf jeden Fall erstmal so, wow, ein Wunderschrecken bekommen habe. Denn da hat eine Frau angerufen und die ist Lehrerin, die hat die ganze Zeit nochmal geredet, hat aber davon erzählt, dass sie halt eigentlich als Mann geboren ist und sich halt so ein bisschen also so anzieht, ich weiß nicht, ob auch ganz umoperiert, und die hat ja halt die ganze Zeit so gesprochen, dass man ihr auch wirklich abgenommen hat, sie ist eine Frau, ne? Mhm. Und dann meinte Domian irgendwann so, okay, du kannst jetzt hier wie eine Frau sprechen, ne, aber könntest du auch irgendwie auf den Mann umschalten? Und dann sagte die Frau, das geht ganz einfach. Und dann hat sie so tief gesprochen, dass ich gedacht habe, was ist das für eine krasse Fähigkeit? Ich hatte damit nicht gerechnet. Ich bin der Nacht aufgewacht und habe gedacht so, boah, wie kriegt der das hin? Und hat dann ja heute noch wie eine Frau, ne? Richtig, ich krieg's immer nicht hin. Man kann wohl seinen Kehlkopf so trainieren oder seinen Kehlkopf, dass man das wohl möglich ist, dann halt wie eine Frau zu sprechen. Bei mir bringt das wirklich nichts, weil meine Anlagen sind sehr nah dran, wie eine Frau zu klingen. Aber ich frage mich, ob es das auch andersrum gibt, ob man das auch, um vielleicht eine männliche Stimme zu kriegen, hinkriegt. Ja. So, ja. Das war sehr schön. das ist eine der Geschichten, die ich so ein bisschen im Kopf gehabt habe. Ansonsten, die Themenabende kann ich natürlich immer empfehlen. Ansonsten gibt es die ganze Woche lang immer freie Themennacht, nennt das selber, das ist das Wort, das er erfunden hat damit. Ansonsten gibt es mittwochs immer ein Thema. Und es wird mir echt fehlen, wenn er aufhört, weil er war ein echt... Man kann seinen Horizont öffnen und merkt so, es gibt nicht nur unsere normale, stinklangweilige Welt, sondern es gibt auch sehr viele krasse Sachen da draußen. Wie auch die Objektophilen. Das ist gerade mal ein sehr krasses Thema bei Domian. Leute, die lieben Baum, Flugzeuge. Das ist echt, also man lacht darüber, aber ich finde es schon krass, ja, was es so alles gibt auf der Welt. Und das zu Domian, bitte in euren Podcatcher reinschmeißen. Und was der Steffen in seinen Podcatcher reingeschmissen hat, das erzählt euch jetzt. Nochmal kurz zu Domian. Der Zusammenschnitt geht dann meistens eine Stunde so ungefähr, ne? Genau, das ist ungefähr eine Stunde und genau, das ist eine Stunde ungefähr, ja. Ja, den Podcast, den ich heute empfehlen möchte, ist, jetzt sage ich erstmal den Namen, Viva Britannia. Schon mal okay, kenne ich nicht, erzähl. Schon mal davon gehört? Nee. Das geht praktisch darum, welche Eigenheiten es in Großbritannien so gibt. Und zwar wird es vom Sven Rudloff gemacht, der schon eine ganze Weile selbst in Großbritannien gelebt hat, weil er dort gearbeitet hat. Und was macht der Sven Rudloff? Weißt du das? Nee, weiß ich jetzt so aus dem Stegreif nicht. Ich will da jetzt nichts Falsches sagen. Aber okay, alles klar. Ja, jedenfalls hat er beruflich da zu tun gehabt und hat deswegen da auch sehr lange gelebt wohl. Oder auch immer wieder mal. Und jetzt vermittelt er halt in seinem Podcast dazu so die gewissen Eigenheiten über Großbritannien. Also mein liebstes Beispiel, weil wir uns das damals immer selber gefragt haben, wie verhält man sich bei einem Pub-Besuch zum Beispiel? Ja? Okay, und das erklärt er dann halt, ja, wie das dann so da abläuft. Ja? Und, okay. Ja, halt also Sachen zum Beispiel über die Währung, aber auch geschichtliche Themen aus Großbritannien und so weiter und so fort. Übers Fernsehen hat er schon eine Sendung gemacht. Also im Grunde, was waren die Anfänge von der BBC und was sind so die Highlights bei der BBC? Klar, jeder denkt sofort an Doctor Who oder auch viel Sachen wie Monty Pythons und sowas, ja. Also, ja. Genau. Ja, und darum geht es halt in Viva Britannia. Also er bringt also das Vereinigte Königreich etwas näher, sagen wir mal so. Für all die Briten-Fans auf jeden Fall da draußen. Genau. Hast du noch irgendeinen Tipp aus dem, würde mich jetzt gerade sehen, aus diesem Pub-Besuch-Podcast oder ist das zu lange her? Man muss wohl ansprechen. Also man darf nicht warten, dass man angesprochen wird. Ja, sondern man also muss beim Barkeeper. Man muss den Barkeeper ansprechen und ja, und dann wird auch meistens gleich bezahlt und so weiter und so fort, genau. Ah, man zahlt also nicht am Ende, sondern direkt sofort, ja. Immer wieder das Bier. Ja. Ja, würde wahrscheinlich einiges auch einfacher in Deutschland machen, bevor sich die Kellnerinnen immer irgendwas merken müssen, sofort zu bezahlen. Finde ich eine gute Idee. Und damit ist auch unsere letzte Podcast-Empfehlung für heute rausgegangen an die Menschheit, an alle zwei Leute, die das hier nachher nochmal im Schnitt hören werden. Ja, im Schnitt sind schon ein paar mehr, wenn man den Zahlen trauen kann, aber... Ja, deine Mutter und meine Mutter sind so nett. Das ist immer wieder aufs Neue runterladen und anhören. Ja, ich habe mich auf jeden Fall wie immer gefreut. Ich werde mir diesen Viva Britannia Podcast, glaube ich, auch holen, weil mich das auch interessiert. Ich habe ja sowieso von deinen Podcast-Empfehlungen mal alle. Gibt es übrigens als Buch auch. Als Buch zum Hören? Nee, ist dann einfach so eine Kassette Buch drin? Lesen. Viva Britannia. Gibt's. Wie funktioniert das mit diesem Lesen? Aber das könnt ihr ja beim Gratis-Comic-Tag ausprobieren im nächsten Jahr, wenn dieser Podcast ist ja leider am 13. raus. Da ist der 9. 4 Tage vorbei. Gut gerechnet, ne? Ja, super. Alles klar, Steffen, ja, ich letzte mich Worte an die Hörerschaft. Ich freue mich jedenfalls auf unsere Hörspielaktion beim nächsten Mal. Ja, ich auch. Ich habe da schon so eine kleine Idee. Ich hatte mal schon seit längerem so ein kleines Hörspiel eingetragen in unseren, aber das hast du ja, sowas ignorierst du ja ganz gerne. Nee, ich hab das gesehen. In Trello, Trello. Oh Gott, ich hab ein Ohrwurm, ich brauch ein Kaugummi. So. Gib mir meinen Snickers, gib mir meinen Snickers. Und, genau. Ja, dann, Und, ja, bitte. Da freue ich mich auch drauf, Steffen. Und mit diesem Trello, Trello Ohrwurm, den ihr jetzt alle mit eurem Kaugummi wegkauen dürft, verabschieden sich herzlich der Steffen. Tschüssi. Und ich. Tschööö. Bis bald. Liken, kommentieren erlaubt. Schreibt's in die Kommentare. Macht uns famous. Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richelzagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht. Möchten wir das hier so als Vorredaktionskonferenz, bevor die Folge losgeht, noch so machen? Oder hinten dran, weil eins hab ich festgestellt. Du hast zwar ein super Intro gemacht, aber, ja, das ist blöd. Vor dem Aber steht immer die Lüge. Nee. Erzähl. Nee. Ich habe ein kleines Problem damit. Wir fangen an zu sprechen. Das heißt, ich kann, wenn wir sowas machen, das ganz schlecht vorn ranschneiden, weil du dann den Übergang nicht mehr so hast. Deswegen sollst du auch nichts vorne dran schneiden, sondern nach hinten dran. So, haben wir das auch geklärt? Ja, nee, finde ich auch immer ganz lustig, wenn es zum Schluss kommt. Es ist nämlich auch wichtig, dass die Hörer mal mitbekommen, was so hinter den Kulissen abgeht. Ja, das ist natürlich nicht gekünstelt, Steffen. Nein. Mensch, so, hoffentlich kommt lass das uns nicht doch mal über unsere Themen sprechen. Mensch, Steffen, ich wollte dir erstmal sagen, du siehst heute richtig schön aus. Wir nehmen das nämlich mit Skype auf und ich habe die Zensur-App gleichzeitig aufgemacht. Dein ganzes Gesicht ist schwarz. Egal. So, wir müssen zählen, sonst hat das ganze Gebrappel hier überhaupt keinen Sinn, weil wir das nachher nicht übereinander gelegt bekommen. Aber sobald wir einmal gezählt haben, dann läuft die Sache doch. Dann läuft's doch, oder? Irgendwie schon, ja. Das war das Diplomatischste, was ich heute gehört habe. So. Irgendwie schon. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Start. Jawohl. So langsam wird's doch. Ach so, ein wichtiges, was wir vorher klären sollten, vielleicht doch noch. Möchtest du anmoderieren oder soll ich? Wie du magst. Ich bin heute relativ offen für alles. Dann halt mal kurz den Schnabel.